müsste man den literarischen Überlieferungsbefund als historische Tatsache hinnehmen, so müsste man sich, wie gesagt, damit abfinden, die mittelalterlichen weltlichen Fürsten seien durch die Bank kindische Toren, um nicht zu sagen Halbidioten gewesen. In allem und jedem, was Geschäftsbehandlung betrifft, wäre die Kirche den weltlichen Kreisen riesenweit voraus gewesen. Während die Kurie, wie die kirchlichen Anstalten überhaupt, seit den ältesten Zeiten über alle wichtigen Synoden und unwichtigen Verhandlungen amtliche Protokolle führten, hätten nach der Überlieferung die weltlichen Gewalten es noch im 15. Jahrhundert für überflüssigen Luxus angesehen, über Reichs- und Fürstentage offizielle Aufzeichnungen anzulegen. Will man einem Historiker eine schlaflose Nacht bereiten, so braucht man ihn nur, um die Reichsgesetze des früheren Mittelalters zu befragen. Als Krux der Historiker bis auf diesen Tag gilt ein solches nur durch Zufall in einem versteckten Kodex überlieferte Gesetz, das sogenannte Pactum, Narratio Dele Electione Lotharii im Göttweiger-Kodex Nummer 106, denn man weiß ja nicht, was davon zu halten sei. Glücklich über den seltenen Fund musste man bald erleben, dass der eine das Pactum für einen späteren Zusatz der Narratio, der andere für ein Missverständnis, der dritte und vierte für einen frommen Betrug oder direkt als Fälschung ansehen. Eine Fälschung? Das ist doch wohl kaum glaublich, ruft man aus. Es wäre publizistisch durchaus ein Versuch, mit unzureichenden Mitteln solche Tendenzen oder gar die Fälschung eines Reichsgesetzes durch eine Erzählung verbreiten zu wollen, die niemals ihren Weg in die Welt hinausgefunden hat, die ohne jeden Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung der folgenden Zeit geblieben ist, von der die einzige Handschrift in einem entlegenen Stifte Österreichs mit kirchlichen und klassischen Schriftstellern zusammen in einem Kodex erhalten ist. Welchen Zweck hätte es denn auch für Abt oder Mönch oder wer sonst der Erzähler war gehabt, die Brüder von Göttweig in diesem Punkte so gröblich hinters Licht zu führen? Ein Abt oder Mönche von Göttweig haben die Narratio mit dem Pactum allerdings nicht erdichtet, denn dieses Schriftstück stammt aus der spätmittelalterlichen universalen Geschichtsdichtungsaktion. Gegen Ende des Mittelalters bequemten sich also auch die deutschen Könige endlich dazu, Register anlegen zu lassen. Die Einsicht von dem Nutzen solcher Dinge kam ihnen zwar reichlich spät, aber Gott Dank, sie kam wenigstens. Aber wie sah es nun auf den Blättern dieser Bände aus? Lassen wir uns ein Beispiel vorführen, und zwar von Seliger, Registerführung am deutschen Königshof bis 1493. Die Eintragungen unter Wenzel entbehren in einem Teile fast durchweg der zeitlichen Angaben und begnügen sich überdies, vorkommende Namen durch die Anfangsbuchstaben kenntlich zu machen. Damit hat sich uns die wahre Natur auch dieser Register entschleiert. Es sind Fälschungen aus der großen Aktion. Nun nimmt uns die brennende Frage ganz in Anspruch: Wer hat die mittelalterlichen Register und sonstigen Archivbestände der weltlichen Herrscher vernichtet? Da wir nicht, wie die Fachleute, als Sklaven der Überlieferung bei historischen Problemen unserem gesunden Verstande Fußtritte zu versetzen brauchen, so bedeutet für uns der erwiesene, fast gänzliche Mangel an weltlichen Registern des Mittelalters nicht, dass die weltlichen Herrscher aus Dummheit die Registerführung unterlassen hätten, sondern dieser Mangel beweist uns, dass solche weltlichen Register systematisch vernichtet sein müssen. Es ist nun nicht anzunehmen, ein über den Wolken thronender Gespensterschwarm habe sich herabgelassen, sich materialisiert und die weltlichen Register immaterialisiert. Es müssen doch wohl sehr reale Menschen bei dem Verschwindenlassen ihre Hände im Spiele gehabt haben. Wie steht's nun mit der Annahme, die Deutschen und andere Könige hätten ihre Registerbände selbst vernichten lassen? Sie müssten für solches Tun triftige Gründe gehabt haben. Aber welche? Wir können auch nicht einen ausfindig machen, oder doch abgrundtiefe Dummheit. Denn man bedenke, wenn die dummen Könige ihre wertvollen Bände vernichteten, hätten die Päpste triumphieren dürfen, denn da gewannen ja die kurialen Register als Waffen im Kampfe eine gewaltige Bedeutung. Aber wir erinnern uns, dass ja die erhaltenen mittelalterlichen Register der Päpste gar nicht echt, sondern gefälscht sind. Sollen wir da die Vermutung wagen, die weltlichen Herrscher hätten einerseits ihre eigenen und die päpstlichen echten Register verschwinden lassen, andererseits dann nicht etwa für sich, sondern für die Kurie neue Bände fälschen lassen? Register, welche von Rom gegen sie als willkommene Waffe benutzt werden würden? Denn gesetzt, diese neu fabrizierten Schriften wären gegen die Macht der Kurie gerichtet gewesen, so hätte die Kurie solche gefährlichen Dinge nicht wie Schätze in ihren geheimsten Archiven gehütet, sondern selbstverständlich alsbald ins Feuer geworfen. Somit hat sich ergeben, die Könige können unmöglich selbst ihre Registerschätze vernichtet haben. Die Antwort auf die Frage, wer hat die Register verschwinden lassen, kann nur lauten, die Kurie war der Urheber. Weil nur die Kurie die erhaltenen mittelalterlichen Registerbände selbst gefälscht haben kann, darum hat sie auch bei der Vernichtung der weltlichen Register ihre Hand im Spiele gehabt. Die gefälschten römischen Machwerke hätten sie durch ihr bloßes Dasein selbst entlarvt, wenn die Register der Könige als widersprechende Gegenbeweise erhalten wären.